Montag früh, pünktlich um 7 Uhr, fährt unser stolzer Wilhelm Gustloff in den Hafen von Venedig ein. Und wir werden auch durch Venedig gondeln. Wir haben heute noch ein großes Tagesprogramm vor uns. Wir werden den Markusplatz besuchen. Wir werden mit Wasserfahrzeugen durch die Kanäle hindurchfahren. Und dann wird sich uns das Bild abrunden von Italien, von der Fahrt rund um Italien. Jetzt gleiten wir langsam durch das grüne Wasser dem Hafen zu. Vor uns öffnet sich wieder das Bild. Da drüben liegt ein Frachter Palatino, können wir lesen. Die Matrosen stehen an der Reling und winken uns mit Taschentüchern zu. Und so schließt sich, sagte ich, das Bild dieser großen Reise. Von Palermo aus ging es herum um Sizilien. Wir kamen bis an die griechische Küste, bis Korfu, und fuhren dann an der Küste von Albanien und von Dalmatien entlang. Durch das Inselgewirr entlang der Küste, dann von Istrien aus herüber über das Adriatische Meer, nun nach Venedig, nach der Königin der Adria. Und wir wollen uns auch vom Reichsländer Berlin aus jetzt verabschieden. Wir haben die ganze Fahrt mitgemacht, haben Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, so manches Mal von Bord berichtet und von den Erlebnissen, die wir an Land hatten. Und nun ist auch mit dieser Einfahrt in den Hafen von Venedig, mit diesem letzten Stückchen Seereise, auch unser letztes Stückchen Hörbericht gekommen. Wir verabschieden uns und glauben, dass wir unseren Hörern einen kleinen Einblick gegeben haben in das Leben und Treiben an Bord eines KDF-Schiffes. Und wir haben das Bewusstsein, dass hier die Menschen glücklich werden, dass sie hier wirklich Kraft durch Freude erleben, dass ihnen ein ganz großes Geschenk damit gemacht worden ist, dass sie die Möglichkeit haben, mit wenig Geld eine solche Seereise zu erleben.